Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home, unserer täglichen Zusammenfassung vom Giro d'Italia. Heute die 12. Etappe über 182 Kilometer von Nuala nach Bibione. Das Ganze war eine tellerflache Etappe, die prädestiniert für die Sprinter war. Es gab auf diesen 182 Kilometern eine 8 Kilometer lange Schlussrunde, die zweimal befahren werden musste. Und aufgrund des schlechten Wetters und auch der Gefährlichkeit dieses Zielparcours wurde dann 8 Kilometer vor dem Ziel, vor dem Ende der Etappe schon die Zeit genommen und diese sozusagen eingefroren. Ja, und wie hat sich das Ganze ereignet? Es gab das typische Szenario, also Sprintermannschaften gegen Ausreißer. Nach wenigen Kilometern konnten sich mit Daniel Oss aus dem BMC-Team und Mirko Maestri die beiden Ausreißer des Tages absetzen, wobei man dazu sagen muss, dass Oss zunächst noch von Matteo Trentin aus der ETX Quickstep-Mannschaft begleitet wurde. Der ließ sich dann aber wieder zurückfallen und kurze Zeit später schloss dann Maestri zu Oss auf. Ja, gemeinsam fuhren die beiden einen Vorsprung von maximal 4 Minuten auf das Feld heraus. Ja, aber die Sprintermannschaften, die ließen da überhaupt gar nichts anbrennen und gut 20 Kilometer vor dem Ziel wurden dann die beiden Ausreißer vom Peloton wieder gestellt. Und ja, dann ging es auf den Schlussparcours und Lotto Soudal, die sind dann, wie man es eigentlich erwarten konnte, dort fast alles von vorne gefahren für André Greipel. Ja, und das war eigentlich eine mustergültige Sprintvorbereitung für den Deutschen, denn so gut 200 Meter vor dem Ziel wurde dann Greipel von seiner Mannschaft nach der letzten Rechtskurve von der Leine gelassen und sicherte sich dann sehr souverän in seiner typischen Art und Weise den Etappensieg bei dieser Etappe und ja, es war sein insgesamt 3. Etappensieg bei diesem Giro und Caleb Ewan, der versuchte da zwar noch vorbeizukommen, schaffte das aber nicht und für ihn blieb dann nur Platz 2 und Rang 3 ging an Giacomo Nizzolo, 4. wurde Sascha Modolo, 5. Alexander Porse, 6. Moreno Hofland, 7. Ivan Savitsky, 8. Heinrich Hausler, 9. erfreulich aus deutscher Sicht Erik Zabel und 10. Sonny Colbrelli. Also man merkt schon die üblichen Verdächtigen auf dieser Sprinter-Etappe vorne. Ja, und für die Sprinter war es jetzt eigentlich erstmal so für die nächsten Tage die letzte Möglichkeit bis für einen Massensprint. Es kommen dann bis Turin vielleicht noch 2 Gelegenheiten, die etwas für die Sprinter sein könnten. Ja, in den Wertungstrikots ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Die Maglia Rosa trägt weiterhin Bob Jungels, dann das Sprintertrikot, die Maglia Rossa, die bleibt bei André Greipel, dann das Bergtrikot bei Damiano Cunego und das weiße Trikot auf den Schultern von Bob Jungels. Ja, morgen geht's dann in die Berge, genauer gesagt ins Friaul, auf der 13. Etappe. Da stehen 170 Kilometer zwischen Palmanova und Cividale del Friuli auf dem Programm. Mit dabei sind 2 Berge der 2. Kategorie und 2 Berge der 1. Kategorie. Ja, und 2 dieser Kletterpartien, die stehen auf den letzten gut 40 Kilometern auf dem Programm. Und der vorletzte Berg, also der letzte Erstkategorieberg, der hat die letzten gut 7 Kilometer bis zum Gipfel. Ja, eine Durchschnittssteigung von fast 9% im Schnitt. Und auch der letzte Berg, das ist ein Zweitkategorieberg, der hat immerhin die letzten 5 Kilometer, ja, mit gut 8,5% im Schnitt. Ja, und da kann man schon erwarten, dass sich dann die Besten, die diese Rundfahrt gewinnen wollen, ein ordentliches Duell und einen offenen Schlagabtausch dort liefern werden. Ist auf jeden Fall genügend Fleisch da für die guten Kletterer, um sich morgen auszuzeichnen. Ja. Wir sind gespannt, wie sich das Ganze dann morgen darstellt und werden das dann hier in unserer täglichen Zusammenfassung vom Giro d'Italia wieder besprechen. Bis dann, ciao.